Den Blick hat ich einst erhoben zum Sonnenhimmel. Ein goldener Regen fiel von droben nieder auf die Fluren über der Maien. Bettler sah ich umsonst von ihm erflehen eine Spende. Voll war sein Mund, doch blieben leer die Hände. In Hütten wollte ich Frieden suchen, doch überall hörte ich Gott und die Welt verfluchen. Jeder Bissen wird besteuert, des Armen Brot verteuert, das Korn verfault im Speicher, den Schlüssel hat ein Reicher. Sagt denn der Adel, der allein bevorzugt dazu? In euren Augen glaubt ich Mitleid zu lesen, ich empfand ihre stille Gewalt. Ihr schien ein höheres Wesen, ein Engelsbild in Menschengestalt. Ja, diese Sterne konnte nicht. Damals betrogen von den Sternen. Doch sag ich euch, o Schöne, scheut euch nicht von des Dichters Wort zu lernen.